Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Grüß dich, Peter. Hier spricht Atze. Was ist? Warum kommst du nicht? Alle sind hier, nur du nicht. Also, wir fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt. Wir gehen in den Film um 19.30 Uhr. Dann gehen wir vielleicht noch ein Eis essen. Du weißt schon, im Eiscafé Cortina. Tschüss. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Grüß dich, Peter. Hier spricht Atze. Was ist? Warum kommst du nicht? Alle sind hier, nur du nicht. Also, wir fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt. Wir gehen in den Film um 19.30 Uhr. Dann gehen wir vielleicht noch ein Eis essen. Du weißt schon, im Eiscafé Cortina. Tschüss!